Parallelen zum Shige-Idol finden sich am noch aufregenderen Göbekli Tepe im Südosten der Türkei. Auch dort stehen gut 5 Meter hohe Pfähle, die menschenähnliche Wesen repräsentieren. Nur sind das Pfeiler aus Stein, die auf einer Bergkuppe zu Kreisen angeordnet sind. Sitzbänke im Inneren inklusive. Bisher sind erst einige dieser Rundbauten ausgegraben, weitere verbergen sich noch im Boden. In höchster Qualität aus den Pfeilern herausgemeißelt, zeigt sich eine bemerkenswert animistische Bilderwelt. Schlangen, Füchse, Wildschweinkeiler, Löwen und Leoparden, Kraniche, Geier, Auerochsen, selbst Spinnen und Skorpione. Im Vergleich zu den Bildmotiven des eiszeitlichen Europas dominieren aggressive, meist deutlich als männlich markierte Beutegreifer. Dazu gibt es Menschenköpfe, Männerfiguren mit erigiertem Penis, denen Arme und Beine fehlen, Schädel, die von Vögeln fortgetragen werden, einmal mehr fragmentierte Menschen, Frauendarstellungen, Fehlanzeige. Ebenfalls gut 12.000 Jahre alt, gehört Göbekli Tepe schon in den Übergangshorizont von Jägern und Sammlern zu den ersten Landwirten. Denn hier, im nördlichen Bereich des fruchtbaren Halbmonds, fand bereits früh das statt, was als neolithische Revolution tituliert wird, die Erfindung der Landwirtschaft. Im Anfang scheint Göbekli Tepe das Werk von Gazellenjägern gewesen zu sein, die teilweise sesshaft waren. Wir fühlen uns an das Prinzip der Eiszeithöhlen erinnert. Hier kamen alle zusammen, die Menschen real, die Tiere im Bild. Und es wird die Gemeinsamkeit ausgedrückt. Ganz gleich, wie unsere Hülle aussieht, im Innern sind wir doch alle Jäger. Auch der Archäologe Oliver Dietrich, der lange in Göbekli Tepe ausgegraben hat, betont, dass die Grenzen zwischen Menschen und Tieren fluide seien. Viele Bildmotive ließen sich sogar schamanisch deuten. Auf Kranichdarstellungen weisen die Beine nicht nur in die verkehrte Richtung, sie ähneln sogar Menschenbeinen. Oder ein kopfloser Mensch fliegt mit erigiertem Penis auf einem Vogel in den Himmel.